Anoint you! Wutpilger-Streifzüge. Ich hörte sagen. Fragmente aus Politik und Kultur. Die 20er Jahre, the golden 20s, wie es bei den Amerikanern heißt. Ja, ich glaube, Lenja, wir können doch ganz gut angeben, zunächst einmal, worin dieses Faszinierende für die jungen Menschen besteht. Nämlich darin, dass damals die Welt wirklich offen war. Es gibt einen amerikanischen Ausdruck, a wide open city, also eine weit offene Stadt, das heißt eine Stadt, in der sozusagen nichts verboten ist. Nun, für die jungen Menschen erscheint diese Welt als eine wide open world, als eine weit offene Welt. Und da ist etwas Richtiges dran. Es war noch nicht alles wie unter einer Decke. Es waren noch nicht alle Möglichkeiten vorgezeichnet, sondern es war noch die Möglichkeit zu allen erdenklichen Dingen und in allen erdenklichen Bereichen. Das hing nun wesentlich doch damit zusammen, dass damals die geistigen Bewegungen, von denen wir herkommen, auf irgendeine Weise noch mit der politischen Realität zusammengehängt haben. Es sah eben doch so aus, als ob die Herbeiführung einer wirklich befreiten Gesellschaft und die neue Kunst in einem eindeutigen und sinnvollen Zusammenhang stehen. Ihr hörtet hier eine Bemerkung von Theodor Adorno, die dieser in einem Rundfunkgespräch mit Lotte Lenya im Jahr 1960 gemacht hat. Es ging in diesem Radiogespräch um die 20er Jahre als Legende und Ärgernis. Adorno beschreibt hier die 1920er Jahre als eine Art Zwischenzeit, in der noch nicht alle Weichen gestellt waren. Eine Zeit offener Entwicklungsmöglichkeiten. Es ist interessant, dass Adorno in diesem Zusammenhang auf das Zusammengehen von gesellschaftlicher Emanzipation und neuer Kunst verweist. Anders ausgedrückt könnte man diesen Zusammenhang als das Programm der Avantgarde bezeichnen. Es ist die Tendenz, aus den künstlerischen Bewegungen heraus auf eine grundlegende Veränderung der Gesellschaft zu zielen. Dadaismus, Bauhaus, Konstruktivismus, Futurismus, Proletkult. Adorno hat sich in seinen Schriften nicht immer durchweg positiv auf diese Strömungen bezogen und dennoch würdigt er die damit verbundene Tendenz in seinem Rückblick auf die 1920er Jahre. In dieser Sendung soll es um eine Schriftstellerin und Theoretikerin gehen, die dieser Tendenz theoretisch zum Ausdruck verhalf. Es geht um Lou Merton, eine Zeitgenossin Adornos, die jedoch nicht wie dieser 1933 ins Exil gegangen ist. Im Zentrum soll in dieser Sendung ihr Hauptwerk stehen, ihr Buch Wesen und Veränderung der Formen und Künste aus dem Jahr 1924. Diese Ästhetik weist in manchen Aspekten Gemeinsamkeiten mit der ästhetischen Theorie von Adorno auf. In anderen Aspekten ist ihr Werk den Überlegungen von Adorno aber auch entgegengesetzt. Nur, im Gegensatz zu Adorno ist das Werk von Lou Merton weitestgehend unbekannt geblieben. Dieses Werk steht aber eben genau für jene Offenheit von Möglichkeiten, die Adorno in den 20er Jahren verortet. Es ist dies, ohne dass es bei Lou Merton explizit so bezeichnet wird, das Programm der Aufhebung der Kunst. Vor euch liegt eine Stunde voll ästhetischer Theorie. Herzlich willkommen zu einer Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. Thank you. Lou Merten, wird im September 1879 in Berlin-Charlottenburg geboren. Sie erlebt eine Berliner Jugend um 1900. Anders als Walter Benjamin wächst sie jedoch nicht in einer großbürgerlichen Familie auf, sondern in proletarisch-kleinbürgerlichen Verhältnissen. Ihre Kindheit und Jugend sind geprägt von einer massiven Krankheitserfahrung. Da sie lange ans Krankenbett und an die Wohnung gebunden ist, wird sie Schriftstellerin als Autodidaktin. Vielleicht einer der Gründe für die Originalität und Eigentümlichkeit ihrer Gedanken und Motive. Ihre frühe publizistische Tätigkeit ist von drei Bewegungen geprägt. Erstens Lebensreformbewegung, Bodenreformbewegung, Genossenschaftsbewegung. Zweitens Sozialdemokratie und sozialdemokratische Bildungsvereine. Drittens bürgerliche und proletarische Frauenbewegung. In der Weimarer Republik wird sie zur Kommunistin, tritt der KPD bei. Sie bewegt sich in einem intellektuellen Netzwerk, das mit der Kunstavantgarde verbunden ist. Sie kennt Franz Pfemfert und dessen Frau Alexandra Ramm. Sie publiziert in Pfemferts Zeitschrift Die Aktion. Sie kennt Hannah Höch und Raul Hausmann. Sie sucht Kontakt zu den Protagonisten des Bauhaus und publiziert auch im Zeitschriftenorgan des Bauhaus. Lou Merten hat in der Zeitschrift Der Demokrat, das ist ja der Vorläufer von der Aktion gewesen, von Pfemfert, ne? Da hat sie publiziert, Positionen der Frauenbewegung auch vertreten, Positionen eben auch der bildenden Künste, also bildende Künste und ihre Entwicklungsmöglichkeiten. Also so hat sie das weitgehend, denke ich, so von ihren Theorien her aus dem Arbeitsprozess entwickeln wollen. Und diese Positionen hat sie eben auch schon um 1910 in der Zeitschrift Demokrat und der Aktion von Franz Pfemfert vertreten. Dann war sie auch befreundet mit Karl Liebknecht und seiner Frau Sophie Liebknecht. Ne? Das geht dann eigentlich schon wieder sozusagen aus diesem publizistischen Bereich weg. Sie kannte auch Rosa Luxemburg. Also sie hat ja dann in 30er, 40er Jahren diesen Katalog des Sozialismus angelegt. Und das ist zwar weitgehend eine Sammlung jetzt bibliografischer Art, aber doch auch so ihrer Gewichtung, was sie miterlebt hatte und was sie gesammelt hatte aus dieser Zeit und Bemerkungen dann aus ihrem eigenen Erleben dazu. Also dann die Avantgarde der Künstler ist immer wichtig für sie gewesen. Also Kunstarbeit und sie selbst war ja nicht Künstlerin gewesen, sondern eben Schriftstellerin. Ne? Und ihre Arbeit hat sie als Position, die die Ansprüche der und Möglichkeiten der Künstler und der Künstlerinnen aufgreift und mehr zu so einer gesellschaftlichen Bewusstheit bringt, also wie Künstlergewerkschaft und so weiter. So hat sie die begriffen, nicht? Also, und insofern hat sie sich dann jetzt, meinetwegen sagen wir mal, was Hannah Höch und Raul Hausmann angeht, die kannte sie, fand es auch interessant, was sie machte. So, und dann schrieb sie eben über Dada in der roten Fahne, jetzt nicht speziell über Hannah Höch und Raul Hausmann, sondern was eben Dada ist, Dada soll, fasste das als Gesellschaftssatire auf. Das wurde jetzt im Rahmen der Kunstdebatte in der KPD nicht sehr gutiert. Und vielleicht war es sogar diese Position, die sie Anfang der 20er Jahre in der KPD hatte, die dann auch so ein bisschen dazu führte, dass man ihr eigentlich durch die Sowjetunion angeregtes Werkwesen und Veränderung der Formen Künste dann doch nicht verlegen wollte im Rahmen der Verlage der KPD. Also sie war da am Rande und sie war eben so die linke Außenseiterin. Das sagt Chrysoula Kambas. Kambas hat im Jahr 1988 eine Monographie über Lou Merten veröffentlicht. Titel: Die Werkstatt als Utopie, Lou Mertens literarische Arbeit und Formästhetik. In der DDR ist im Jahr 1982 ein Sammelband mit Schriften, Aufsätzen und Vorträgen von Lou Merten erschienen. Titel hier: Formen für den Alltag. Schon an den Überschriften dieser ausgewählten Texte lässt sich ablesen, mit welchen Themen sich Lou Merten beschäftigt hat. Sie beschäftigt sich mit dem Verhältnis von Sozialismus und Kunst, sie schreibt über Hauswirtschaft und Wohnungsverhältnisse, sie nimmt das Alltagsleben der Arbeiter in den Blick, sie schreibt über das Aufkommen der damals neuen Medien, Radio und Film, sie reflektiert die Veränderungen im Pressewesen und im Feuilleton, sie schreibt über die ökonomische Lage der Künstler und ruft zu deren gewerkschaftlicher Organisierung auf, sie schreibt zum Teil in aphoristischen Formen. An dieser Aufzählung wird deutlich, es gibt zahlreiche Parallelen oder Ähnlichkeiten zwischen dem Werk von Lou Merten und dem Walter Benjamins. Es gibt tatsächlich eine große Ähnlichkeit in den Motiven dieser beiden Denker. Der Unterschied ist, Lou Merten ist zu Unrecht weniger bekannt geworden als Benjamin. Ein zentrales Thema bei Merten ist immer wieder die Lage der Frauen. Es gelingt ihr, das Geschlechterverhältnis scharfsinnig, vor allem materialistisch geschärft, auf den Begriff zu bringen. Vieles von dem hat sie vorweggenommen, was heute unter dem Begriff der Care-Arbeit firmiert. In diesem Zusammenhang unbedingt empfehlenswert ihr Buch »Die Künstlerin« von 1919. Vielleicht mal dieser Satz von Lou Merten: So ist alles geistige und künstlerische Schaffen der Frau schon in seinem Beginnen obdachlos und schutzlos. Das leitet sie aus der Familie her, und dass sozusagen der Anteil der Arbeit der Frauen innerhalb der Familie der Gratisanteil der Hausarbeit ist. Also das ist ja eigentlich stärker eine Entdeckung dann der neuen Frauenbewegung so in 70er und 80er Jahren. Aber das ist bei ihr angelegt, nicht? Also sie hat überhaupt viel, was dann die spätere Frauenbewegung doch noch, ja, und auch unter anderen Voraussetzungen natürlich aufgegriffen und durchdacht hat. Das ist bei ihr angelegt. Und deswegen haben die Mädchen, sie geht natürlich auch immer von ihrer Erfahrung als nicht zur Schule gegangenes Mädchen, also nicht professionell Ausgebildete aus, die haben Schwierigkeiten, auch zu einer Ausbildung zu kommen. Und wenn die sich nun gar um brotlose Künste etwa bemühen, dann haben sie keine Leitung, also keine Anleitung, sondern das wird abgelehnt, bekämpft. Im Gegensatz zu, wenn Knaben, schreibt sie, solche Neigungen zu brotlosen Künsten haben. Und es gibt keinen offenen Zugang zu Akademien, Studien und Lehranstalten. Das muss sich die Künstlerin alles erkämpfen durch Nebeneingänge. Also das ist so der Zugang. Und ich denke, das ist auch was heute vielleicht selbstverständlich ist, einen Zugang zur Akademie zu haben für eine Frau, dass aber doch noch immer so latente Abwehrmechanismen da sind und die Künstlerinnen sich durch ihre Arbeit und Originalität noch immer stärker in den Vordergrund spielen müssen als ihre männlichen Kollegen. Das Hauptwerk von Lou Merten trägt den Titel »Über Wesen und Veränderungen der Formen und Künste«, das sie 1922 im Auftrag des russischen Staatsverlags schreibt. Mit jeder weiteren Auflage erfährt der Titel dieses Buches eine Veränderung. Zunächst »Über Wesen und Veränderungen der Formen Künste«, hier »Künste in Klammern«. »Über Wesen und Veränderungen der Formen Künste«, Formen und Künste durch einen Schrägstrich getrennt. Zuletzt über Wesen und Veränderungen der Formen und Künste. Was darin deutlich wird? Der Begriff der Form ist zentral für ihre Ästhetik. Der Begriff der Form ist dem der Kunst übergeordnet. Die Formgebung ist etwas sehr Grundsätzliches für den Vorgang der Produktion überhaupt, nicht nur der künstlerischen Produktion. Lou Merten sagt, Kunst ist eine Tätigkeit, die in Arbeit basiert. Und es ist ein historischer Vorgang, in dem sich die Kunst überhaupt erst aus der Arbeit herausdifferenziert. Erst mit der völligen Revolutionierung der alten geschichtlichen Formgesetze, mit der Individualisierung des Formvermögens und der Form, mit dem Untergehen der allgemeinen selbstverständlichen Fähigkeit zur Form, erkennt sich das Selbstbewusstsein des übrigbleibenden Formarbeiters, des Künstlers, als abstraktes Wesen, als besondere Begabung. Lou Merten stellt sich die Frage, woher kommt eigentlich die Sonderstellung der Kunst im Gesamtproduktionsprozess? Woher kommt das besondere Klassenbewusstsein der Künstler? Und sie beantwortet die Frage folgendermaßen. Die Ausdifferenzierung der Kunst ist überhaupt ein Resultat der Moderne und des Kapitalismus. Im Mittelalter war Kunst Teil der Handwerke. Dort, wo das Handwerk als Kunsthandwerk besonders hervortritt, steht es vordergründig zwar im Dienst der Religion, aber seine Funktion ist Repräsentation des höchsten Standes handwerklicher Fertigkeit und darüber verbunden mit der übrigen Produktion, also auch nicht getrennt vom Alltagsleben der arbeitenden Klassen. In dem Augenblick, wo die hochqualifizierte Arbeit als Kunst aus dem Zusammenhang aller Arbeit gerissen wurde, mit dem Niedergang des Handwerks und dem Aufkommen der Maschine, sah sich die Kunst auf ein vom allgemeinen Bedarf getrenntes Gebiet gedrängt. Damit wurde sie zum Luxusfaktor und damit wurden ihr besondere Aufgaben zugewiesen. Die Schönheit, die sonst in jedem zweckdienlichen Produkt ihr materielles Dasein hatte, verschwand aus der Arbeit und wurde der Kunst zu speziellem Kultus überwiesen, wodurch sie zu einem abstrakten Dasein verurteilt war. Das Heroische, das Ideale, das Erhabene, das Rührende und so weiter waren die Merkmale dieser künstlerischen Schönheit. Man vergaß, dass, wenn alle diese Affekte durch eine barbarische Wirtschaftsordnung, durch den sozialen Kampf allmählich ganz aus dem allgemeinen Leben vertrieben wurden, sie auch in der Kunst keine Wohnstätte mehr finden konnten. Die Kunst suchte sehr bald, achtlos aller Ästhetik, ihren eigenen Weg. Sie entdeckte neue Schönheiten und wurde Kunst für eine kleine Kategorie von Künstlern, die in dem Maße, als sie auf ihrem isolierten Arbeitsgebiet ihre besonderen Kräfte anspannten, den Zusammenhang mit der übrigen arbeitenden Menschheit verloren. Denn diese büßte ja die Fähigkeit ein, mitzusehen, mitzuempfinden, selbst neue Schönheit zu entdecken, weil sie die Betätigung ihrer Fähigkeiten in Künstlerhände übergeben hatte. Ich habe schon vor 20 Jahren einem Kardinal in Wien erklärt, die Kunst braucht kein Feigenblatt. Und ich erkläre es auch hier. Sie braucht keines. Naja. Ja. Erst Stück für Stück wird die Kunst zu einem eigenen Produktionssektor. Und zwar durch die Mechanisierung und Rationalisierung der Arbeit. Während im Handwerk eine Person oder ein überschaubarer Kreis von Personen für den ganzen Produktionsprozess eines Produktes verantwortlich ist, darin die Fähigkeiten und Fertigkeiten die Qualität des Produktes bestimmen, findet mit der Industrialisierung eine Entpersonalisierung der Produktion statt. Der Arbeitsprozess wird in einzelne Bestandteile zergliedert, es werden nur noch einzelne Handgriffe ausgeführt, überhaupt geht die Tendenz weg von einer Orientierung an Qualität hin zu einer Orientierung an Quantität. Vom Qualitätsprodukt zum Massenprodukt. Lou Merten sagt, mit dem Absterben des Handwerks überhaupt geht eigentlich auch die materielle Grundlage der Kunst verloren. Dies könne man etwa daran ablesen, dass sogar der sterbende Feudalismus noch einmal eine Blüte der Künste hervorgebracht habe, was man vom Kapitalismus nicht sagen könne. Die neue technische Grundlage der Arbeit wurde die Maschine. Welche neuen technischen Grundlagen aber erhielt damit die Kunst, die ihrem ganzen Wesen nach auf die persönliche menschliche Gestaltung eingestellt bleibt? Wenn die Maschine des Kapitalismus die Arbeit des Arbeiters vom Inhalte befreite, ihr also die stete künstlerische Möglichkeit, die in der Souveränität solchen Tuns verborgen liegt, raubte, so befreite sie auf der anderen Seite die Arbeit des Künstlers vom Mittel der Arbeit, riss sie aus Zusammenhängen, die ihr innerstes Wesen mit dem Kollektivwesen und Bewusstsein aller verband, und zerstörte diese Zusammenhänge. Die Künste stagnierten zunächst also überall da, wo Maschine und Konkurrenz sie ausschalteten, im gesamten Bezirk der künstlerischen Gebrauchsdinge, und zwar nicht nur so, dass etwa der Fantasie und Idee des Künstlers noch für diese Industrie Arbeit übrig gelassen wurde, sondern auch diese Möglichkeit wurde ausgeschaltet durch die alles vermögende Industriefantasie. Der Kunstarbeiter blieb also sich selbst überlassen und er musste, ob er wollte oder nicht, sich als Luxusarbeiter zu behaupten versuchen, andernfalls sich als Heimarbeiter prostituieren und die herrschende Industrie mit seiner Handarbeit noch unterbieten. So wird die Kunst immer mehr die isolierte, sogenannte reine Kunst, als die wir sie heute sehen, die mit den Rudimenten handwerklicher Mittel ideelle Wirkungen, spirituale und immaterielle zu erreichen sucht. Dass das Sinnliche und Geistreiche in die Kunst als einen abgetrennten Sektor flieht, hat indessen Auswirkungen auch für die übrige Produktion. Durch die Spezialisierung der Arbeit, auf der die jetzige Produktion beruht, hat der Arbeiter und kann er nur eine geringe Arbeitsfreude an der Arbeit haben, an dem einzelnen Bestandteil eines Produktes, den er fertigzustellen hat. Denn diese Art der Arbeit ermöglicht es ihm nicht, sich in seiner Arbeit ganz auszudrücken, wie es der Handwerker der Antike und Renaissance noch konnte, dessen Arbeit das war, was der große englische Kunstphilosoph und Arbeiterfreund Ruskin für jede Arbeit gültig wünschte. Nämlich eine Arbeit des Kopfes, des Herzens und der Hand. Und Kunst und Künstler wiederum sehen sich den Gesetzen des Marktes ausgeliefert. Unter der Herrschaft des Kapitalismus ist Kunst und geistige Arbeit eine Ware geworden wie jede andere. Der Künstler musste für den Markt produzieren. Und wenn er ihn durch irgendwelche Anpassungen nicht erreichte, blieb er als geistiger Arbeiter isoliert, in seiner wirtschaftlichen Existenz erniedrigt und gefährdet. Die Jugend fast aller großen Künstler, vielfach durch ihr ganzes Leben, war und ist Proletariat, Armut und Entbehrung. Für das Geld möchte ich es Ihnen auch machen. Für das Geld, da stelle ich mich hin und male Ihnen auch so ein Bild. Glauben Sie mir? Mir hat mal ein Kunsthändler erklärt, dass das jeder kann. Dann nehmen Sie zum Beispiel Rembrandt oder Rubens. Eigentlich kann jeder so malen. Glauben Sie? Ich weiß nicht. Ja, was meinen Sie, hat der Mann erklärt, wenn ich Ihnen eine Pistole auf die Brust setze und sage, malen Sie wie Rembrandt oder ich erschieße Sie. Na, was glauben Sie? Na, wenn ich dann noch sage, bitte lassen Sie sich ruhig Zeit. 3 Monate, 4 Monate. Geben Sie sich Mühe, aber malen Sie wie Rembrandt oder ich erschieße Sie. Na, glauben Sie, dass Sie es dann können? Sie, ich, jeder. Denn sehen Sie mal, steckt ja immer die Angst dahinter. Ja, weil viel macht natürlich auch der Name. Lou Merten sagt, der Grundcharakter künstlerischer Arbeit ist das Handwerkliche. Genau daher kommt die Sonderstellung der Kunst. Inmitten eines Produktionsprozesses, der von mechanisierter Arbeit bestimmt ist, der sich an Quantitäten orientiert, produziert der Künstler nach wie vor in einer gewissermaßen antiquierten handwerklichen Arbeitsweise. In der Kunst kommt es immer noch auf die Qualität an, auf das Formgebungsverfahren, das von der individuellen Person und den individuellen Fertigkeiten geprägt ist. Mit dieser antiquierten Besonderheit steht der Künstler aber alleine da. Er entwickelt daher auch ein besonderes Bewusstsein als Künstler. Er ist damit aber auch von den übrigen gesellschaftlichen Bereichen entrückt. Es gibt keine Volkskunst, keine Volkspoesie mehr. Und die übrige Produktion hat das Ästhetische verloren. Der Künstler muss nun seinerseits einen Nischenmarkt für Luxusgüter bedienen und ist hierin ebenso den Marktgesetzen ausgeliefert wie die anderen Bereiche auch. Stellt sich die Frage, wie geht Lou Merton mit dieser Malaise um? Welche Perspektive hat sie zur Auflösung des Dilemmas? Sollen wir etwa zurück zum altertümlichen Handwerk, zurück zur Produktionsweise des Mittelalters? In gewisser Weise ja, in entscheidender und entschiedener Hinsicht aber überhaupt nicht. Liegen aber so die Nachteile der heutigen Arbeitsteilung für den Arbeiter auch in psychologischer Hinsicht klar vor Augen, so wäre es trotzdem falsch, eine so fortgeschrittene, durch mancherlei Faktoren bestimmte Entwicklung rückgängig machen oder gänzlich verwerfen zu wollen. Liegt doch, wie die Geschichte lehrt und wie ein Vergleich unserer heutigen gesamten Produktion mit der auf früheste, primitivster Stufe stehenden zeigt, tatsächlich in jedem Fortschritt eine Differenzierung und damit eine Ausbildung neuer Fähigkeiten, die wiederum einen weiteren Fortschritt anbahnen, soweit sie nicht zur Überlastung irgendeiner Einzelfunktion des Menschen führen. Und wie diese letzte Entwicklung in sich schon wieder Keime neuer Einheiten und Möglichkeiten ferneren Fortschritts birgt, so lässt auch unsere jetzige Produktions- und Arbeitsart eine Entwicklung hoffen, die ein neues psychologisches und man kann wohl sagen künstlerisches, weil bildendes Moment zur Geltung bringen wird. Für Lou Merton kann sich ein modernes ästhetisches Bewusstsein nur an maschineller Produktion orientieren. Die Potenziale und Möglichkeiten der Maschinenarbeit sollen genutzt, weiterentwickelt, ausgeschöpft werden. Und doch? Ein Moment handwerklicher Produktion soll erhalten bleiben. Ein Moment einer vergangenen Produktionsweise soll in der Gegenwart aufgehoben sein. Aber es kommt ja nicht auf ein naturalistisches Erfassen der Wirklichkeit an, oder? Haben Sie denn nicht die jüngste Diskussion um die bildende Kunst verfolgt? Ich verstehe schon, was Sie meinen, aber wir haben uns im letzten Jahr völlig auf den Aufstieg konzentriert. Um verstehen zu können, wie Lou Merton künstlerische Arbeit und Maschinenarbeit aufeinander bezieht, ist hier ein kleiner Exkurs zum Verhältnis von Zweck, Mittel und Form notwendig. Es wurde bereits erwähnt, dass der Begriff der Form zentral für Mertens Ästhetik ist. Es geht um das Formgebungsverfahren. Und die primitivste wie die vollendetste Art der Formgebung haben eine gemeinsame Quelle. Die Arbeit. Arbeit ist die Verwirklichung eines menschlichen Zwecks durch die Umformung der äußeren Natur. Arbeit ist die Umformung der äußeren Natur zur Verwirklichung eines menschlichen Zwecks. Schon in den frühen primitiven Arbeiten entstehen Vorformen des Ästhetischen auch wenn die Kunst dort noch nicht als solche besteht. Merten bezieht sich auf Marx, der sagt, der Mensch besitzt im Gegensatz zum Tier die Fähigkeit, nach dem Maß jeder Spezies zu produzieren und überall das inhärente Maß dem Gegenstand anzulegen. Der Mensch formiert daher auch nach den Gesetzen der Schönheit. Das inhärente Maß ist das Verhältnis von Zweck, Mittel und Material. Um einen Zweck zu verwirklichen, benutzt der Mensch Arbeitsmittel. Mit jeder neuen Entdeckung von Arbeitsmitteln muss die Anwendung des Mittels erst entwickelt werden. In jedem Arbeitsmittel liegen bestimmte Potenziale. Diese Potenziale zu entwickeln und zu vervollkommnen bedeutet, Mittel und Zweck einander anzunähern. Das Mittel soll keine Zwangsarbeit leisten und der Zweck soll nicht unter einer schlechten Ausführung leiden. So entsteht Formvollkommenheit und das ist Schönheit. Das Kriterium von Lou Mertens Ästhetik ist also immer zu fragen, entspricht das Mittel seinem Zweck? Anhand dessen, wie sich das Verhältnis von Mittel und Zweck verändert, wie neue Mittel entdeckt werden, wie sich Mittel für bestimmte Zwecke perfektionieren oder erschöpfen, wie also immer neue Formen entstehen, anhand dessen lässt sich für Lou Merten die ganze Kunstgeschichte rekonstruieren. Was sind die allgemeinen gesellschaftlichen Zwecke und welche Formen können ihnen entsprechen? Welche Aufgabe stellt sich eine Epoche, welche Mittel stehen zur Verfügung, um dem zum Ausdruck zu verhelfen? Die Form ist zentral. Wenn Merten beispielsweise bürgerliche und proletarische Kunst gegenüberstellt, betont sie, dass es nicht darum gehen kann, einfach neue Inhalte den alten Formen überzustülpen. Im Gegenteil, Kritik und Revolutionierung müssen an der Form selbst ansetzen. Es ist dabei selbstverständlich, dass die soziale Überzeugung und Weltanschauung eines Künstlers oder geistigen Arbeiters nicht als entscheidender Faktor oder als ein Vorzug in der Bewertung der Qualität seiner Arbeit gelten kann. Kunst können wird unter allen Umständen entscheidend und ausschlaggebend sein. Nicht die Gesinnung, und sei sie die lauteste und bewussteste. So etwas hat nichts mehr mit Kunst zu tun. Ich finde, das ist einfach Barbarei. Lou Merten beobachtet nun, wie mit dem Übergang von der manuellen Produktion zur rationalisierten Maschinenproduktion die Schönheit der Produkte leiden. Als Reaktion darauf wird versucht, in der Maschinenproduktion das klassische Handwerk nachzuahmen. Und die Maschine kann das Handwerk nur auf schlechte, billige Art nachahmen. Auch in dieser Kritik setzt Lou Merten am Formverhältnis an. Die Potenziale der Maschine als Mittel müssen überhaupt erst entdeckt werden. Es muss die der Maschine entsprechende Form gefunden werden. Erst dann kann auch die Maschine Schönes hervorbringen. Von hier aus geht auch das Denken auf die Möglichkeit der Maschine als Produktionsfaktor in der Hand des Proletariats. Auf die bewusste Formendiktatur der Maschine. Auf die Betonung der eigensten, sachlichsten Form der Maschine, die sie hat und haben kann, die überall entsteht, wo sie ihr eigenes Produkt schafft oder die Mittel zu diesem Produkt und wo sie verzichtet, die handwerksbedingte Form, die Kunstarbeit nachzuahmen. In der Tat bedürfen die alltäglichen Gebrauchsdinge nicht der gesteigerten und wie heute nicht anders möglich durch Künstler und individuellen Geschmack gesteigerten Form. Sie bedürfen in erster Linie einer Reduktion auf Sachlichkeit, Materialschönheit, Zweckdienlichkeit. Dadurch und jenseits alles Überflusses von persönlicher Form, die die Maschine nicht machen kann, sind sie allen Industrieprodukten gegenüber schön. Deutlich ist hier der Bezug auf das Bauhaus zu erkennen, dem es bekanntlich darum ging, Kunsthandwerk und industrielle Produktion zusammenzuführen. Und es ist das Bauhaus, das die künstlerische Produktion für den Alltagsbedarf dienlich machen will. Der Instinkt der denkenden Künstler geht heute zu einem Teil schon radikal auf die Forderung und Erkenntnis, Schaffung wieder ehrlicher und solider handwerklicher Grundlagen für die bildenden Künste. Bei Beibehaltung der Maschine aber, zur Produktion aller Gebrauchswaren dem Handwerk geben, was des Handwerks ist, kann in der Zukunft nur heißen, dem Künstler zurückgeben, was nunmehr ausschließlich des Künstlers ist und sein muss. Die von ihm selbst zu schaffende oder diktierende handwerkliche Qualität und Sachlichkeit des Materials und die Arbeit darüber. Das aber könnte nach Seiten der Maschinenproduktion nur bedeuten, dem Kunstschaffen eine Diktatur über die Maschine einzuräumen. Eine Diktatur der Qualitätsprinzipien nach Form und Zweck, Sachlichkeit und Material, eine künstlerische Vernunft gelten lassen, die zugleich eine erkenntniskritische, historische Vernunft ist. Anders als oft im Bauhaus gibt es bei Lou Merten jedoch eine konsequent revolutionäre Perspektive. Es geht um die Herstellung einer klassenlosen Gesellschaft, in der auch die Kunst klassenlos geworden ist. Klassenlose Kunst bleibt eine Phrase, wenn man nicht demonstriert, dass die von der allgemeinen Kulturform getrennte Form als Kunst wieder in das allgemeine Vermögen und die allgemeine Produktion zurückgeführt werden muss. Heute, da wo sie steht und als Kunst nicht weiter kann, selbst dahin zurückdrängt. Dieses allgemeine Vermögen heißt konkret, die Produktion der Bedarfsmittel aller Art und der geistigen Mittel als Form. Die klassenlose Kunst heißt, die Maßstäbe der Schönheit gelten für den Alltag, für die gesamte Produktion überhaupt. Jeder und jede soll das haben, dessen sie bedarf. Und das bedeutet auch die Erfüllung des Bedürfnisses nach Schönheit. Dies impliziert allerdings das Absterben der Künste als abgetrennter, gesonderter Sektor. Die Klassenlosigkeit der Künste kann nur darin bestehen, dass sie zeigen, was der Topf zeigt. Dass sie nicht mehr vollkommene Stimulanz des Lebens sind, ein Schein des Lebens anstelle des wirklichen Lebens, sondern dass sie in ihrer Form und in jeder Form bestimmte Lebenswirklichkeit erweisen. Das heißt für alle werkliche Kunstarbeit Zurückgewinnung ihrer Formqualität auf der Basis von Werkstatt und Zeit. Perspektive ihres Inhaltes ist nicht ein bestimmter ideologischer Inhalt, sondern zunächst ihre formale Anwendung als gesellschaftlicher Nutzen. Für alle mechanische Arbeit. Zurückgewinnung des verlorenen Inhalts durch Muße und durch die Anwendung der Maschine für ihre Qualität, für die gemeinschaftlichen Zwecke. Die Wichtigkeit der Mittel kann nur ihr Zweck entscheiden. Darum ist es sehr möglich, dass es einer Masse sogenannter Künste überhaupt nicht bedarf. Diese Selbstobsession ist Vergeudung von Kraft. Die könnte man dafür verwenden, schlimme Dinge zu überstehen, die Natur zu pflegen, Fürsorge, Güte und Freundschaft und tanzen. Die anderen haben Kunst aus dieser Zeichnung gesehen. Schlitter hart. Schlitter, ein Rahmen, ist es ein Geräusch oder nur ein Rahmen oder? Schlitter, ein Rahmen, ist es ein Geräusch oder nur ein Rahmen oder ist es etwa Art? Schlitter, ein Rahmen, ist es ein Geräusch oder nur ein Rahmen oder? Das Entscheidende ist dann auch, dass es dann, wenn die Künstler verschwinden und alle Künstler sind, und das ist ja im Grunde genommen auch mit so einem Impuls jetzt der ästhetischen Avantgarde oder der historischen Avantgarde, wie man heute sagt, um 1920 herum. Das war ja auch von so eine Grundidee des Surrealismus gewesen. Bei Lumerten wird das in Produktionsprozess dann, also in einen bildenden, in einen, also sowohl der mechanisierten Arbeit übertragen, wie aber auch des Geschicks, der künstlerischen Auffassung und der Umsetzung mit den technischen Mitteln, aber auch wieder einer Rückgewinnung von handwerklichem Können, denke ich. Ich glaube also, dass diese Orientierung am Handwerklichen von Malerei und Bildhauerei und auch Architektur, es ist ja im Grunde genommen auch Handwerk, bleibt bis zum Schluss Handwerk, muss irgendwie hergestellt werden, dass diese Rückbindung dann da ist. Und ihr, sagen wir mal jetzt auch etwas romantisch-ästhetisches Vorbild ist dann die mittelalterliche Bauhütte, wo diese Einheit halt aller Arbeiter an Skulpturen, an Gemäuer innerhalb der Bauhütte da war, dass da sozusagen ein Glied ins andere reicht. Also das spielt da auch noch mit eine ganz große Rolle. Ja, Maschine nicht ablehnen, aber doch ästhetische Qualitäten wieder zurückgewinnen. Und das ist halt auch eine Position, die auch letztlich schon auf Gottfried Semper zurückgeht und das mittleren 19. Jahrhundert. Und in dieser Linie, denke ich, muss man das, was sie einbringt, dann auch in die sozialistische, in die kommunistische Bewegung durchaus wertschätzen, dass sie da eine wichtige Position mitvertritt. Also ne, Merten beschreibt den Proletkult eben nicht so sehr als Verlängerung von einer möglichen Parteiorthodoxie, sondern was sozusagen für sie wesentlich ist am Proletkult, und das kehrt eben bei Bogdan noch wieder, ist, dass das eine Lebensform ist, dass eben die Idee ist, dass Kunst als abgegrenzter Bereich der Gesellschaft nur eine minderbemittelte ästhetische Übergangsform von einem viel allgemeineren Formvermögen menschlicher Praxis ist und dass man eben in unterschiedliche Bereiche, also ne, zeitlich ebenso wie geografisch, gehen muss, um sich anzugucken, was die Formvermögen anderer Kulturen und anderer Zeiten waren, damit man die ästhetische Arbeit des Menschen aus der Kunst als bürgerlicher Hülle befreien kann. Und das ist sozusagen ihr zentrales Anliegen immer wieder. Klassenlose Form anstelle der Kunst. Bedeutet dies, dass Lou Merten das Potenzial, das den Künsten innewohnt, geringschätzt? Dass sie die Kunst einfach liquidieren möchte? Das Gegenteil ist der Fall. In einem vorherigen Zitat sprach Lou Merten davon, dem Kunstschaffen eine Diktatur über die Maschine einzuräumen. Eine Diktatur über die Maschine. Und diese Diktatur hat das Künstlerische als ausgebildetes Formbewusstsein zum Prinzip. An anderer Stelle sagt es Lou Merten so: Die Kunst wird zum Kopf der Werkleidenschaft der Produktion. Indem die Kunst auf diese Weise die gesamte Produktion durchdringt, wird allerdings der Berufsstand der Künstler als eigenständiger verschwinden. Das künstlerische Prinzip ist nicht mehr Sache von einigen wenigen, sondern von der Arbeiterklasse, die sich in einer klassenlosen Gesellschaft selbst aufgehoben hat. Das ist das Programm der Aufhebung der Kunst. Ihr hörtet eine Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge, in der versucht wurde, die wesentlichen Aspekte der Ästhetik von Lou Merton einzuführen. Dieses Vorhaben ließe sich an zahlreichen Stellen weiter verfolgen. In welcher Weise hat Lou Merton an den Debatten des Bauhaus teilgenommen? Wie rezipierte sie das Programm und die Versuche des russischen Proletkult? Wie positionierte sie sich in den ästhetischen Debatten innerhalb der Weimarer KPD? Wie wurden ihre Ausführungen im tschechischen Poetismus aufgenommen? Inwiefern korrespondieren Gedanken von Lou Merton mit dem Programm der späteren Situationistischen Internationale? Und so fort. Es ließe sich weiterhin fragen, wie lässt sich Lou Mertens Formkritik auf die digitalen Medien übertragen, als dem zentralen Mittel unserer Gegenwart? Ein wichtiger Aspekt wird am 21. April in einer Online-Veranstaltung ausgeführt werden, Lou Mertens Auseinandersetzung mit dem Geschlechterverhältnis in der Kunst. Anne Hoffmann wird am 21. April ab 20 Uhr einen Vortrag unter dem Titel »Lou Merton, die Künstlerin 1919« halten. Alle Informationen zu dieser Online-Veranstaltung findet ihr auf der Homepage der Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen-Anhalt unter st.rosalux.de. Das ausführliche Interview mit Chrysula Kambas über Lou Merton, das hier zu Beginn nur in Auszügen wiedergegeben wurde, findet ihr auf der Homepage ärgernis.org. Unter spektakel.blogsport.de findet ihr einen Vortrag von Kerstin Starkemeyer, der hier ebenfalls in Auszügen gesendet wurde, der die Ästhetik von Lou Merton im Kontext des russischen Proletkult diskutiert. An dieser Sendung haben mitgewirkt Tina Klatte, die die Lou Merton-Zitate gelesen hat, und Stanley Schmidt, der einige Sounds generierte. Am Mikrofon verabschiedet sich an dieser Stelle Lukas. Thank you. So ging die moderne Uhr fort und nahm eine große Sehnsucht nach Schönheit mit in ihr Alltagswerk.